Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55, markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir sprechen über kulinarische Abenteuer und das besondere Leben eines Kochs, der nicht an einen Ort gebunden ist. Mein heutiger Gast reist quer durchs Land, begleitet Musiker auf Tourneen und bringt frische Ideen in jede Küche. Freuen Sie sich mit mir auf spannende Geschichten und ein exklusives Rezept. Ole, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ganz ehrlich, zu Beginn der Sendung habe ich mich darauf gefreut, von Ihnen ein exklusives Frühstücksrezept zu bekommen. Natürlich, ich verrate es Ihnen sofort und wir bereiten es gleich zusammen zu. Das Rezept ist einfach, frisch und perfekt für einen guten Start in den Tag und ich bin sicher, es wird Ihnen und unseren Hörern gefallen. Aha, Ole, viele kennen Sie als den Mann, der besonderen Gästen kulinarische Erlebnisse bereitet. Aber beginnen wir am Anfang. Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem heutigen Beruf gekommen? Nun, vor 17 Jahren habe ich den Schritt gewagt und mich selbstständig gemacht. Vorher habe ich eine klassische Ausbildung als Koch absolviert, in einem Restaurant, das auf regionale Küche spezialisiert war. Dort habe ich wirklich die Grundlagen gelernt, vom perfekten Garn eines Steaks bis hin zu feinen vegetarischen Menüs. Sie erwähnen vegetarische Menüs. Bedeutet das, dass Sie Fleisch eher vermeiden? Ja, das stimmt. Ich persönlich esse sehr selten Fleisch. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass Gerichte ohne Fleisch oft leichter, kreativer und für viele Gäste überraschender sind. Gemüse und Kräuter bieten unendliche Möglichkeiten, wenn man weiß, wie man sie kombiniert. Und dann haben Sie also irgendwann entschieden, nicht in einem festen Restaurant zu bleiben, sondern zu reisen? Genau. Die Idee kam, als ich für eine Veranstaltung gebucht wurde, bei der mehrere Musiker aufgetreten sind. Ich habe damals für das gesamte Team gekocht und gemerkt, wie viel Spaß es macht, mit Künstlern zu arbeiten, die ständig unterwegs sind. Ich muss gestehen, als Sie ins Studio kamen, war ich überrascht, Sie sehen gar nicht so aus, wie viele sich einem Koch vorstellen. Ja, das höre ich öfter. Manche erwarten vielleicht eine Kochjacke und eine klassische Schürze, aber so laufe ich nicht herum. Ich trage meistens bequeme Alltagskleidung, damit ich mich in jeder Küche schnell bewegen kann. Auf Ihren Tourneen kochen Sie also für Bands. Gab es besondere Begegnungen? Viele. Ich habe unter anderem für internationale Musiker gekocht, aber auch für deutsche Bands, die seit Jahren im Geschäft sind. Es gibt so viele schöne Erinnerungen, manche Musiker bringen sogar eigene Rezeptideen mit, und dann versuchen wir, diese gemeinsam umzusetzen. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, Sie haben auch schon in ungewöhnlichen Küchen gearbeitet, oder? Oh ja. Auf Tour hat man oft keine perfekte Küche. Manchmal gibt es nur ein paar Herdplatten in einem winzigen Raum hinter der Bühne. Man improvisiert viel. Aber genau das macht den Reiz aus, aus wenig etwas Großes zu machen. Heißt das, Sie bringen Ihre komplette Küchenausrüstung mit? Nein, das wäre gar nicht möglich. Ich nehme nur das Nötigste mit, ein gutes Messer, ein paar spezielle Gewürze und kleine Geräte, die ich kenne und denen ich vertraue. Den Rest organisiere ich vor Ort. Viele Musiker haben ja auch spezielle Wünsche. Wie gehen Sie damit um? Kommunikation ist alles. Manche haben Allergien, andere wollen nur bestimmte Zutaten. Aber ich finde es wichtig, dass jeder das bekommt, was er mag und niemand gezwungen wird, etwas zu essen, das er nicht möchte. In Ihrer Karriere gab es bestimmt auch lustige oder überraschende Momente. Absolut. Einmal sollte ich während eines Soundchecks schnell etwas zubereiten, weil ein Musiker plötzlich Hunger hatte. Ich hatte kaum Zutaten, also habe ich aus ein paar Resten eine Suppe gezaubert. Später meinte er, das sei das Beste gewesen, was er je gegessen hat. Das klingt nach viel Improvisationstalent. Und was ist mit den Reisen selbst? Macht das Leben auf Tour Spaß oder ist es eher anstrengend? Beides. Es ist aufregend, immer neue Städte zu sehen, neue Leute kennenzulernen. Aber es ist auch körperlich anstrengend, ständig zu packen, zu reisen und dann noch konzentriert zu arbeiten. Dennoch, für mich überwiegt der Spaß. Was würden Sie jungen Leuten raten, die einen ähnlichen Weg einschlagen wollen? Sammelt Erfahrungen in verschiedenen Küchen, lernt von unterschiedlichen Menschen und vor allem, bleibt flexibel. Auf Tour läuft nie alles nach Plan. Wer improvisieren kann und offen bleibt, hat die besten Chancen. Ole, vielen Dank für Ihre Zeit heute und die spannenden Einblicke in Ihren Alltag als reisender Koch. Unser Gespräch hat sicher vielen Hörern gezeigt, wie vielseitig Ihr Beruf ist. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, Gesundheit und kreative Ideen für Ihre kulinarischen Projekte. Auf bald, alles Gute und vielen Dank. Ich danke Ihnen und dem ganzen Team für die Einladung und das angenehme Gespräch. Es war mir eine Freude, meine Erfahrungen und Geschichten zu teilen. Ich hoffe, die Hörer konnten etwas Neues mitnehmen. Vielleicht sehen wir uns bei einer Tournee oder in einer Küche irgendwo wieder. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ende Teil 2.